Arsène Lupin und die Insel der 30 Särge. Nach dem Roman L'île aux 30 Cercueils von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Sabine Grimkowski. Zweiter Teil. Erzähler Rüdiger Vogler. Arsène Lupin Samuel Weiss. Graf Alexis Worski Michael Rotschopf. Veronique Dergemont Stephanie Schönfeld. François Dergemont Finn Henkel. Stéphane Maroux Sébastien Miro. Patrice Belval Torben Kessler. In weiteren Rollen Dorothea Arnold, Boris Konieczny, Frank Stöckle, Niklas Tutsch und als Tout va bien Nanny vom Enstal. Komposition und Bandoneon Helena Rüegg. Kontrabass Winfried Holzenkamp. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion Südwestrundfunk 2011. Dramaturgie Uta Maria Heim.